Lektion 9 Übung B A Beispiel Nehmen Sie dieses Hemd oder das da? Ich nehme das Blaue. Ich nehme das Blaue. Ich nehme das Blaue. Bitte beginnen Sie. Nehmen Sie dieses Hemd oder das da? Ich nehme das Blaue. Nehmen Sie diesen Kugelschreiber oder den da? Ich nehme den blauen. Nehmen Sie diese Briefumschläge oder die da? Ich nehme die blauen. Nehmen Sie dieses Papier oder das da? Ich nehme das blaue. Nehmen Sie diese Krawatte oder die da? Ich nehme die blaue. Nehmen Sie diese Handschuhe oder die da? Ich nehme die blauen. Danke.